ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge der OAAD SE Folge 50, also Special Edition, Sonderedition, was auch immer ich mir dafür ausgedacht habe, die Folgenkategorie für die speziellen Fälle. Die Folge wird noch am Abend des 27. aufgenommen. Wenn ihr das hört, ist es der 28. Deswegen sage ich gestern, also am 27. Zeitpunkt der Aufnahme, wurde in Berlin das Honor 9 vorgestellt, sowohl beziehungsweise zusätzlich das Honor Band 3 und Honor Sport Bluetooth Kopfhörer und Monster Kopfhörer. Schande über mich vielleicht, aber ich habe von der Firma Monster tatsächlich noch nie was gehört. Gut, das ist ein anderes Thema vielleicht und spricht gerade auch nicht für meine audiophilen Kenntnisse. Aber dass ich die nicht habe, das habe ich ja sowieso schon das eine oder andere Mal erwähnt. Diese Folge wird wie immer ein bisschen chaotisch sein. Ein, zwei Worte zur Keynote. Keynote, nennt man es Keynote? Ich nenne es einfach Keynote, so. Und dann zu den Produkten, was ich davon halte. Eins vorweg. Ich werde auf jeden Fall anfragen, ob ich das ein Honor 9 Testgerät bekomme und das Ding auch für euch testen kann, auf jeden Fall Hände dran kriegen. Das Honor 8, von dem war ich ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Und das Honor 9, das muss natürlich auch in meine Hände wandern. Hoffe ich jedenfalls. Nein, es muss. Und ich hoffe, dass ich es kriege, so rum. Ich persönlich war auch eingeladen, habe es leider dieses Mal auch nicht geschafft. Wenn vielleicht Honor mal die Produktpräsentation nach Hamburg verlegen würden, dann würde ich es vielleicht auch mal leichter schaffen. Nach Berlin muss man nun auch erstmal kommen, wenn man einen vollen Terminkalender hat. So ist es nun mal. Fangen wir einfach mal mit den etwas uninteressanteren Sachen an. Also, es dieser Monster-Kopfhörer, In-Ears mit Kabel, und die sollen dann wohl 49,90 € kosten. Das Honor Bluetooth Sport Headset, auch In-Ear, wie ich das sehe. 11 Stunden soll der Akku ermöglichen, und natürlich könnt ihr auch damit telefonieren, also Headset ist damit drin. Und bevor wir zum Handy kommen, das Honor Band 3, das hat ein 0,91 Zoll OLED PM OLED Display, wiegt weniger als 18 Gramm, kann benutzt werden mit Geräten Android 4.4 oder später oder iOS 8.0 oder später. Dass das mit iOS 8 funktioniert, wusste ich gar nicht. Hat einen 105 mAh Akku, 105, der dann wohl bis zu 30 Tage durchhalten soll. Ist wasserdicht, ihr sollt damit schwimmen können, natürlich Schlaftracking, Schritttracking etc. pp. Und auch bis zu 30 Tage, genau, ist der Akku, 3-Achsen-Sensor und natürlich Heartrate-Sensor, also Herzfrequenzmessung, was genauso gut funktionieren soll wie mit einem Brustgurt. Das Teil soll kosten 69 sollte das doch kosten, oder nicht? 49? Ich habe hier jetzt mir zwei Sachen notiert und jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also irgendwie die Geräte, die da vorgestellt wurden, kosteten zwischen 49,90 und 69,90. Halten wir das fest. Es gibt ein Angebot momentan noch, das Honor 9 plus ein gratis Honor Band 3 für 429,90 davon abgezogen, noch wenn ihr da die Cashback-Aktion mitmacht, 30 Euro, dass ihr also bei 399,90 landet. Einzeln gibt es das Honorband übrigens noch nicht zu kaufen. Und dafür, denke ich, ist das schon ein sehr nettes Paket. Das ist dann übrigens die 64 GB Variante vom Honor 9. Und wo ich gerade das erwähne, kommen wir einfach zu den technischen Daten. Android-Betriebssystem natürlich. Version Android 7 und Immersion UI 5.1. Ich hatte das schon in den Chats zum Livestream bei Facebook geschrieben. Jetzt muss natürlich so langsam Honor auch wirklich mal zeigen und Huawei auch, dass die da die Updates raushauen. Und ich will zeitnahe Android-Updates haben. Nun kommt bald Android 8 Ende des Jahres und wir haben jetzt die Betas schon und jetzt kommt das Honor 9 mit Android 7.0. Ich meine, ich habe zwar mit Custom ROM, aber es läuft Android 7.1.2. Also na gut, lassen wir das nochmal als halbwegs aktuelles System durchgehen. Das Honor 9 hat ein 5,15 Zoll Full HD Display, 1920x1080 Pixel Auflösung, 428 ppi und natürlich Multitouch. VR ist da also nicht so wirklich viel. Full HD für den normalen Betrieb etc. reicht das natürlich vollkommen aus. Als Prozessor gibt es einen Kirin 69, das ist ein 8-Kern-Prozessor, Akku 3200 mAh Akku. Die Hauptkamera hat einen 20 Megapixel Sensor, war das der Monochrom, ich glaube, und 12 Megapixel der Farbsensor. Die beiden arbeiten natürlich wieder zusammen, dann habt ihr wieder so Spielereien wie große Blende und ihr habt einen Zoom. Ich habe gar nicht mitgekriegt, ob man jetzt den Monochrom-Sensor beim Honor 9, habe ich eben Honor 8 gesagt, Honor 9, davon sprechen wir natürlich. Also ob ihr da den Monochrom-Sensor jetzt auch separat ansteuern könnt, das weiß ich jetzt nicht. Wenn das jemand mitbekommen hat und mich erleuchten mag, dann doch einfach in die Kommentare oder mich bei Twitter anschreiben und mir das kurz sagen. Frontkamera hat 8 Megapixel mit LED-Flash. Es gibt 4 GB RAM, 64 GB Speicher, erweiterbar mit Micro-SD-Karten. Auf vimo.eu sehe ich übrigens gerade, dass sie da geschrieben haben, mit Mirko-SD-Karten. Nein, das sind schon Micro-SD-Karten. Bis zu 256 GB. 155 Gramm ist das Teil ungefähr. Schwer oder auch leicht. 147,3 mm mal 70,9 mm mal 7,45 mm sind die Maße. Verbindungen natürlich WLAN 802.11 ABG NAC. Bluetooth 4.2. USB Type-C, allerdings nur USB 2.0, GPS, GLONASS, etc., LTE ist natürlich drin. Es ist ein Dual-SIM-Gerät, es ist leider ein Hybrid-Slot-Gerät natürlich. Also die Hauptkarte-SIM und die Zweitkarte, entweder eine SIM- oder Micro-SD-Karte, das finde ich extrem schade, dass da wieder so ein Hybrid-Scheiß drin ist. Entschuldigt bitte meine Worte. Allerdings muss man fairerweise sagen, bei 64 GB internen Speicher, ich schätze mal, dass davon 64, 10, 54, vielleicht 12 GB abgezogen, 52 GB mit Glück oder 50 GB übrig bleiben werden. Damit sollte man auch ohne MicroSD-Karte eine Weile mit auskommen. Natürlich gibt es wieder zahlreiche Sensoren. Fingerabdrucksensor ist übrigens jetzt auf die Vorderseite gewandert. Kennen wir ja schon vom von den Huawei P10 Geräten zum Beispiel. NFC ist übrigens auch mit an Bord und sonstiges ist ein 3D gewölbtes Glasgehäuse und ich muss sagen, die Rückseite sieht wieder besonders in Blau unverschämt gut aus. Meiner Meinung nach gibt es übrigens in Blau, Grau und Schwarz. Blau fand ich schon beim Honor 8 unverschämt gut aussehend, hier genauso. Allerdings muss ich sagen, gerade mit einer Glasrückseite, das Ding würde bei mir sowieso in eine Schutzhülle wandern, wenn möglich von Stielgut. Das soll keine Schleichwerbung sein, aber die Stielgut-Taschen sind halt einfach Taschen von Stielgut. Was soll man sagen? Die sind halt einfach klasse. Und Geräte landen bei mir sowieso in der Schutzhülle, weil die sollen auch noch nach 2 oder 3 Jahren einfach gut aussehen. Ja. Das war eigentlich einiges schon zu den Geräten. Kommen wir nochmal 2 Worte zur Keynote. Fetzige Keynote sieht anders aus und der Herr, dessen Namen ich vergessen habe, ist das der Honor-Chef? Ich weiß es nicht. Dieser asiatische Herr auf jeden Fall auf der Bühne, der da gesprochen hat, der kann einfach kein gutes Englisch sprechen. Man musste sich echt bemühen, den Mann gut zu verstehen. Unfetzig und schwungvoll sieht anders aus. Und ja, ich glaube, hätte er nochmal erwähnt, dass es doch für junge Leute gedacht ist, dann hätte ich wahrscheinlich gekreischt. Und das nicht vor Freude. Ja, der Preis. Momentan, wie gesagt, kriegt ihr das mit der Cashback-Aktion. Ich glaube, die geht bis zum 11., wenn mich nicht alles täuscht, bis zum 11.7. Für 399,90 und dafür ist das, glaube ich, ein ziemlich unschlagbarer Preis. Alles über 400 €, da würde ich mir allerdings schon Gedanken machen. Ja, sie haben auf der Keynote Vergleich gemacht und das Honor 9 und mit Immersion UI ist schneller als mit das Galaxy S8 teilweise und das lernt und dann starten die Apps schneller und das ist, hört sich auch alles ganz toll an und ich bin auch wirklich darauf gespannt, das mal auszuprobieren, wenn das Testgerät da ist. Aber wenn ich jetzt mir überlege, zum Beispiel für dieses Set, also das Honor 9 plus das Honor Band 3 kostet eigentlich 499,80, da bin ich im Prinzip, zahle ich dann 500 €. Ich kriege manchmal schon das Galaxy S8 als Gegenbeispiel jetzt für 550, 560 €. Das sieht nochmal eine Nummer besser aus. Das Honor 9 sieht meiner Meinung nach, jedenfalls von der Optik her, relativ altbacken aus gegenüber dem Samsung Galaxy S8. Da würde ich dann tatsächlich überlegen, ob ich nicht lieber das noch ein paar Euro draufpacke und dann mir tatsächlich das Galaxy S8 kaufe. Jetzt, wie gesagt, zur Aktion 399,90. Ich erwähne das jetzt zum wiederholten Male. Finde ich das ziemlich einen guten Preis. Und hätte ich jetzt nicht gerade ein Xiaomi Mi 5S als Zweitgerät gehabt, mein Hauptgerät soll eigentlich, wenn möglich, doch immer noch ein iPhone bleiben, dann wäre dieses Honor 9 wirklich noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr von Interesse. Besonders in Blau, weil das sieht einfach unverschämt gut aus, auch wenn ich das jetzt auch zum wiederholten Mal erwähne. Alles in allem kann man festhalten, ich glaube, wenn man ein Honor 8 hat, muss man nicht upgraden auf das Honor 9. Wenn man ein Honor 7 hat, dann ist es sicherlich ein gelungenes Upgrade. Wenn man momentan vor allen Dingen mit der Cashback-Aktion, um es nochmal zu erwähnen, umsteigen will vielleicht, oder ein altes Gerät hat, oder von einem alten iPhone auf Android umsteigen will oder so, weil die Immersion UI-Oberfläche ich persönlich ja immer noch gut, sehr gerne mag, dann sollte man da momentan einfach mal zuschlagen. Vor allem, weil man das Honor Band 3, je nachdem, ob man es braucht oder nicht, ja im Prinzip gratis dazu bekommt. So rum. Himmel. Und was gibt's noch zu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, auf den SAR-Wert bin ich ja persönlich sehr gespannt. Der hat mich ja nun nicht so sehr wirklich umgehauen beim Honor 8 und beim Mate 9 auch nicht. Ich hoffe, das wird mal weniger. Kann man auch, oder ich jedenfalls, ein bisschen besseres Gefühl haben, das vielleicht zu kaufen. So. Und weil ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, was ich noch zu sagen habe, höre ich jetzt einfach auf, sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag